So wisst ihr von nichts? Von was? Die Barbaren umringen diese Stadt. Die Barbaren! In wenigen Stunden, von allen Seiten, wälzen sie sich her. Ich will mich. Die Barbaren! Die Barbaren! Ja, ja, ja, ja, die Barbaren! Die Barbaren! Die Barbaren! Die Barbaren! Die Barbaren! Die Barbaren! Abendhörner am Stadttoren, Barbaren sind ungeschoren. Und sie stehen vor den Toren, vor den Toren, die Toren, vor den Toren. Ihre Sprache ist ein Gemäule, ihr Gesang ist ein Geheule, und ihr Blut ist ein Gefäule, ein Gefäule, ein Gefäule, ein Gefäule. Mörder sind sie, Würgerschlechter, Seife, Ketzer, Höllenwächter, die Schuppen sind sein Töchter. Oh, Rosina, Lucina, Argentina, Agnese, Beatrice, Concettina, Francesca, Vittorina, Virginia, Serafina. Ihr meine Töchter, was, was, was, was, was wird aus euch? Was gibt's zu denken? Ja, was gibt's zu denken?